Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Bernd, 17 Jahre. Ja, hey ho, Domian, ich bin's, der Bernd. Hey ho. Bernd, nennst du dich? Naja, ja, ja, klar, ist nur so ein Spitzname. So. Ja, naja. Also Bernd, 17. Ja, Entschuldige, bin ein bisschen nervös. Macht nichts. Dein Thema. Ja, mein Thema, wie das soll ich sagen, also, ist nicht so was Alltägliches, also ich schäme mich da auch ein bisschen für. Sprich. Das heißt ein bisschen. Also ich habe halt so eine Neigung, so, wenn ich Schaufunden habe oder so, also ich pulle halt gerne dran rum, so dass die halt nicht richtig verheilen. Oder letztens aber zum Beispiel. Aber pulen wir letztendlich nicht alle gerne an Schorfwunden? Ja, aber das ist halt nicht nur bei den Schorfwunden dann halt so. Letztens hatte ich einen Zehennagel ein bisschen eingewachsen, einen großen. Ja. Wollte ich dann halt ein bisschen rumschneiden und das hat sich dann halt so weit reingeschaltet, dass ich mir den ganzen Zehennagel rausgerissen habe. Mhm. Ja, und weiß nicht, Fingernägel kauen sowieso, bis sie bluten und... Das juckt und ich werd total verrückt dabei. Mhm. Geht überhaupt nicht klar, aber... Wie lange hast du das denn schon? Ja, weiß nicht. Also, das hat mich ja dein Kollege von da in der Vorbereitung da auch schon gefragt. Mhm. Und, naja, was heißt, haben, erkannt, sagen wir mal so. Und es mir halt so aufgefallen ist. Naja, klar. Mhm. Das ist, war dann halt so vom halben, dreiviertel Jahr. Wie, erst? Ja, also das hat sich dann halt immer mehr gesteigert. Mhm. Wie fing das denn an? Ja, weiß nicht. Wie gesagt, hier mal kurz am Fingernagel rumkauen. Mhm. Da, wie gesagt, wir alle gepullen mal gerne. Ja. Bernd, so nennst du dich, ne? Ja. Ich glaube dir kein Wort und tschüss. Jetzt ist Ulrich dran. Ulrich ist 27 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Ulrich, dein Thema. Ja, eigentlich ist das noch ein Thema zu deiner Sendung von gestern. Ja. Da hattest du da Feindschaft. Ja, genau. Und ja, es ist nämlich so, dass meine Freundin manchmal zu ziemlich unkontrollierten Gewaltausbrüchen neigt. Eigentlich nicht so oft, aber es kommt schon vor. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Etwas über ein Jahr. Mhm. Lebt ihr zusammen auch? Nee, noch nicht, aber das wollten vielleicht dieses Jahr ändern. Mhm. Was heißt denn jetzt unkontrollierte Gewaltausbrüche? Genau. Ja, also sie ist dann sehr gewalttätig mir gegenüber. Also ich kann da zum Beispiel mal ein Beispiel erzählen. Das fing erst relativ spielerisch an. Also wir sind ein bisschen durch die Stadt spazieren gegangen und sie hat mich so aus Jux, oder ich weiß nicht weshalb, mit meinem Schal so ein bisschen den Hals zugeschnürt. Mhm. Und das fand ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr so witzig. Mhm. Und dann hat sie aber trotzdem nicht aufgehört und ich habe mich schon relativ unwohl gefühlt und dann habe ich so zu ihr gesagt, ja, mal abwarten, wenn wir gleich bei dir sind, dann werde ich mich mal irgendwie rächen. Mhm. Und dann hat sie wiederum große Angst gekriegt und ich habe das dann schon längst vergessen, als wir dann in ihrer Wohnung waren. Mhm. Und dann hat sie mich angeschrien, hat ihren Pullover ausgezogen, ruckartig, hat mich angeschrien, fick mich doch, du kannst mir überhaupt nichts. Mhm. Und da war ich so geschockt, dass ich alles andere gekonnt hätte in dem Augenblick als das. Wobei... Klingt aber sehr hysterisch. Ja, das sehr hysterisch. Ja, und... Also das heißt, die eine Nummer mit dem Schal. Ja. Und die Reaktion dann darauf. Und sag mal noch ein Beispiel. Ja. Also... Sie neigt zu Gewalttätigkeiten, hast du gerade gesagt. Das heißt, ja. Da muss ja schon einiges vorgefallen sein. Ja, aber nicht unbedingt mit mir, weil ich eigentlich das Gegenteil bin. Also ich bin eher manchmal etwas zu wenig gewalttätig. Also auch mal. Das heißt ja nicht, wenn du musst ja nicht gewalttätig sein, damit sie gewalttätig ist. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also es ist auch ein bisschen merkwürdig, weil gerade nach solchen Situationen wir dann auch uns sehr gut verstehen. Beschreib mir doch mal noch eine solche Situation. Ich werde ungeduldig, du merkst. Ja. Also, die Situation ist eigentlich auch gar nicht das Entscheidende, sondern für mich es liegt irgendeine Lappalie vor, eine Auseinandersetzung, und dann rastet sie so aus, dass sie völlig unkontrolliert so drauf losschlägt oder Haare ausreißt oder wie sowas. Dir Haare ausreißt? Ja, genau. Oder einmal mich auch so verkratzt, dass dann andere Kollegen von mir beim Umziehen haben sie dann gefragt, aber woher hast du denn diese Verletzungen? Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe meine Freundin besucht und dann haben alle ganz betreten nach unten geguckt, weil ich hatte so blaue Flecken. Wie oft kommt denn das vor? Das kommt zum Glück nicht so oft vor, weil sonst wäre wahrscheinlich schon längst Schluss, aber... Ich wollte nämlich gerade sagen, wieso machst du sowas mit? Ja, also das ist ja nur eine... Sie hat ja wohl einen gewissen Riss in der Schüssel, ne? Ja, also das kann man schon so sagen, wobei ich jetzt auch nicht von mir behaupte, dass ich in allen Lebensgebieten... Würde ich auch nicht so behaupten. Aber dennoch, wenn ihr darüber redet, redet ihr denn da überhaupt drüber danach, wenn sie sich dann ein bisschen abgeregt hat? Ja, aber zu erklären ist das dann von ihrer Seite auch nicht, weil sie nämlich auch sozusagen immer die männliche Gewalt kritisiert, auch die in der Gesellschaft ist so... Mhm. Und ja, das passt dann natürlich überhaupt nicht zusammen. Und ich habe dieses Problem bisher noch nicht auflösen können. Zum Glück kommt es auch nicht so oft vor, aber es irritiert mich schon sehr. Würde mich auch irritieren. Ja. Ja. Und würde mich, weil ich auch dann in solchen Augenblicken greife ich sie nicht an. Es wäre mir natürlich so von rein körperlicher Gewalt könnte ich natürlich mich wehren. Aber ich bin dann irgendwie seelisch ein bisschen überrumpelt und dann weiß ich, wie ich reagieren soll. Also ich meine... Die einzige Möglichkeit besteht, glaube ich, im Moment nur darin für dich, dass du sie verbal quasi dazu zwingst, sich dazu klar zu äußern und sich, dass sie sich darüber auch Gedanken macht, was da in ihr vorgeht. Ja. Indem du ihr nämlich auch klar machst, dass dich das verletzt, irritiert und letztendlich auch ein bisschen von ihr wegbringst, wenn sie solche Attacken ab und zu reitet. Ne, dass sie das einfach kapiert. Mehr kann man da, glaube ich, erstmal gar nicht machen. Vielleicht ist das ja auch so ein unbewusstes Motiv, so... Vielleicht, irgendwas, aber da muss die Dame sich eben auch ein bisschen anstrengen und über sich nachdenken, was da in ihr vorgeht. Ja. Sie kann nicht einfach ganz wild ihre Gefühle vor dich hinkotzen, nach dem Motto, jetzt so bin ich halt und mach damit, was du willst. Ne? Ja. Also habe ich schon Anspruch, da mal eine richtige Erklärung zu kriegen. Ja, weil bisher ist das immer so herabgespielt worden, jetzt fängst du schon wieder damit an. Mhm. Den Anspruch hast du und du kannst auch, finde ich, darauf bestehen und auch vehement darauf bestehen. Ja, Ulrich, in diesem Sinne. Okay. Lass dich nicht schlagen von der Frau. Nö. Okay. Aber dass die dann solche Sachen auch sagt, wie mit dem Pullover raus und... Ja, ja. Das, ist schon das war schon ziemlich herbe. Hardcore ist das. Ja, das stimmt. Psycho. Sind? Naja. Okay. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180 5678 111. Vielleicht nicht gerade über Schorf-Pulereien oder sowas, aber... Über alles andere. Sabine, 27 Jahre alt. Hi. Ich habe die großartigste, wunderbarste, allergrößte Liebe meines Lebens gefunden. Sabine, so fängst du an, das ist ja grandios. Ja, das ist ganz super gut. Das Schlechte daran ist, es ist der Mann meiner allerbesten Freunde. Ah. Jede Rose hat immer eine Dorne. Ja, das hat ganz viele Dornen. Ja, das ist... Es ist jetzt, warte, das war gerade nicht so viel. Es ist der Freund oder der Mann? Der Mann der besten Freundin. Der relativ frisch angetraute Mann. Wie lange bist du mit der Frau befreundet? Ach, 10 Jahre. 10 Jahre, richtig enge Freundin. Ja, natürlich. Ihr erzählt euch alles. Ja, es ist eine super tolle Freundschaft und im Gegensatz zu anderen weiblichen Freundschaften völlig ohne Konkurrenzdenken. Mhm. Und ich werde nie mehr in meinem Leben eine solche Freundin finden. Bist du denn selbst Single? Ja, mittlerweile. Mittlerweile. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal, wie sich das ergeben hat. Du kennst die beiden dann ja wahrscheinlich auch schon lange, die sind ja eine ganze Weile zusammen. Nein, kurioserweise kannte ich ihn also nicht. Wie kommt das denn? Es kam so, dass meine Freundin einen längeren Auslandsaufenthalt hatte und beruflich und wir uns natürlich auch geschrieben haben, wir haben telefoniert und so weiter. Sie war in den USA. Mhm. Und schrieb mir also auch, sie hat jemanden aus Deutschland kennengelernt, der also auch dort arbeitet. Mhm. Und es war also alles ganz wunderbar. Sie war insgesamt 2 Jahre dort. Mhm. Und sie haben dann dort geheiratet. Und es war so, dass man diese Ehe ja jetzt in Deutschland noch weiter, also man muss das ja bescheinigen lassen und sie am Standesamt und neu umschreiben lassen und sowas. Naja, auf jeden Fall ist sie zurückgekommen und ich habe mich ganz fürchterlich gefreut, dass sie kam. Und sie hat mir auch Bilder geschickt vom Strand, wie sie geheiratet haben. Alles ganz toll. Das heißt, vom Bild her hast du ihn schon gesehen vorher. Mhm, genau. Wie fandst du ihn denn auf dem Foto? Nett. Nett. Mehr wie man so Menschen und Männer nett findet. Nein, ich habe mich natürlich sehr für sie gefreut und war natürlich völlig fasziniert. Sie heiratete jetzt und ich habe es natürlich sehr bedauert, dass ich nicht da sein konnte. Es hat bei mir aus beruflichen Gründen nicht geklappt. Ja. Ich wäre sehr gerne dorthin geflogen. Jetzt kam sie irgendwann nach Deutschland mit ihrem frisch angetrauten Ehemann. Genau, und sie rief mich also an, ob ich sie vom Flughafen abholen könnte. Und klar kann ich, keine Frage. Ich stand also am Flughafen mit einem riesen Blumenstrauß in der Hand, mit einer Flasche Sekt und Gläsern und so weiter. Und die beiden kommen raus und ich sehe den und... Wusch. Mich trifft der Schlag ab. Schon beim ersten Mal? Beim ersten Mal. Ich habe noch kein Wort mit ihm gesprochen. Also zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich bin ein sehr logischer Mensch. Mhm. Ich bin also niemand, der sich von irgendwelchen Gefühlsduseleien daheim suchen lässt. Um es für uns zeitlich einzuordnen, wann ist deine Freundin aus Amerika zurückgekommen? Die sind im November zurückgekommen. November 97, 98. 98. Mhm. So, nun gehe ich davon aus, dass nach diesem ersten Wusch sich das Ganze bei dir tausendfach intensiviert hat und vertieft hat. Ja, ich war fürchterlich, also ich war überrascht. Mhm. Ich saß also im Auto und sind zurückgefahren. Hattest gar kein Auge für deine Freundin, sondern nur für den Mann? Ja, so schlimm war es nicht. Klar, wir haben natürlich viel erzählt und geredet und Sabine, was aber es war schon so, dass ich sehr, sehr, sehr abgelenkt war. Was ist denn jetzt seit November letzten Jahres passiert? Habt ihr eine heimliche Liebesbeziehung? Ja. Aha. Auf jeden Fall. Wann hat er sich dann auf dich eingelassen? Es ging alles wahnsinnig schnell. Es ging wahnsinnig schnell. Es war innerhalb von einer Woche klar. Von einer Woche? Das war rasant. Ich habe... Mein Gott, wie tragisch, die sind frisch verheiratet. Die ist frisch verheiratet. Es ist deine beste Freundin. Ja, die sind... Und der Mann verliebt sich dann auch gleich in dich. Da muss doch in der Liebe nur auch einiges im Argen sein, ne? Zwischen denen, meine ich. Das habe ich auch vermutet. Ich habe auch mit ihm gesprochen und ihm ging es also ganz ähnlich. Er beschrieb das so, dass er mich sah und dass er wusste, dass er einen Fehler gemacht hat. Dass er sie geheiratet hat? Ja. Mhm. Er sagte, er sah mich und er wusste sofort, es war ein Fehler. Du bist es. Ich glaube nicht an die, ich habe bisher noch nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Ich auch nicht. An irgendwelche Filmreifen-Stories, die Leute sehen sich fallen in die Arme und heiraten nach zwei Wochen. Und es ist so, es ist genauso. Sabine, jetzt hast du doch wahrscheinlich die letzten Monate ein Martyrium hinter dir in Sachen schlechtem Gewissen. Natürlich, ja. Ich sterbe fast am schlechten Gewissen. Wie läuft denn diese heimliche Beziehung ab? Wann, wie, wo trefft ihr euch? Tja, es ist also im Prinzip so, dass wir jede Minute nutzen in irgendeiner Form, sprich wenn sie zu ihren Eltern fährt, wenn sie arbeiten ist, er nimmt sich einen Tag frei zwischendurch. Mhm. Er kommt zu mir, ich wohne in einer anderen Stadt, wir wohnen rund 200 Kilometer auseinander. Wir treffen uns auf der Hälfte. Wir nutzen jede Lücke. Wittert sie denn irgendetwas, dass da was nicht stimmt? Hat Nein. sie dir davon erzählt? Nein, sie ahnt überhaupt nicht. Sie sagte, okay, es würde, es wäre halt sexuell eingeschlafen. Ach, das und auch schon, nach so kurzer Zeit? Ja, das war so, ja. Wir haben miteinander gesprochen, er sagte... Es wäre mal so unmöglich, mit ihr ins Bett zu gehen oder ähnliches. Die schlafen jetzt nicht mehr miteinander seit Dezember? Seit sie wieder zurück sind. Seit sie wieder zurück sind. Ja. Wie erklärt sie sich das denn? Das muss sie doch sehr, sehr bedrücken. Als frische Ehefrau. Was? Sie erklärt sich das halt mit der Umstellung. Mit der Luftumstellung oder sowas. Mit der Luftveränderung oder wie? Ich weiß es nicht. Ich denke, sie schiebt es auf Stress und dass sie sich hier erst wieder eingewöhnt. Ist sie unglücklich? Nein, sie ist völlig gefangen in diesem Gefühl, ich bin jetzt verheiratet. Mhm. Sie liebt ihn sehr? Sie liebt ihn sehr, ja. Welche Gefühle hegt er denn ihr gegenüber noch? Oder überhaupt? Er ist ehrlich mir gegenüber. Mhm. Er liebt sie auch. Mhm. Er liebt sie auch? Ja, aber... Warum schläft er dann nicht mit ihr? So wie er sagt, auf einer anderen Basis. Und ich glaube ihm das auch. Er ist eigentlich so der drängende Faktor, der sagt, Mensch, komm, lass uns die Karten auf den Tisch legen. Wir setzen uns dahin, wir sagen, wie es ist oder ich mache das alleine, du musst nicht dabei sein. Das sagt er. Die Scherben zusammen. Das sagt er. Das sagt er, ja. Respekt. Respekt. Ja. Ich wollte gerade loslegen und auf ihn schimpfen, dass er sich da zwei Mädels hält. Aber nein, wenn er das so sagt, finde ich das aber sehr respektvoll. Ja, er sehr respektabel. Ist also wirklich so, dass er sagt, pass auf, wir erzählen das jetzt. Oder du brauchst auch gar nicht dabei sein, ich mach das. Eure Freundschaft hat sich dann eh erledigt. Okay. Du brauchst nicht mehr mit dir sprechen. Was ist denn deine Position? Wie denkst du denn darüber? Ja, wenn ich das wüsste. Ich weiß es. Ich weiß, was das Richtige ist. Er hat recht. Natürlich hat er recht. Er hat recht. Du wirst natürlich diese Frau wahrscheinlich für dein Leben lang als Feindin haben. Das denke ich. Ne? Das ist ganz schlimm. Aber wie sieht die Perspektive aus? Wollt ihr jetzt die nächsten 10 Jahre ein Doppelleben führen? Nein, es gibt keine andere Perspektive. Bist du denn auf sie auch eifersüchtig, wenn er bei ihr ist? Nein. Ich weiß, was zwischen uns ist. Und ich kann nicht eifersüchtig sein, auf was? Ja gut, die leben zusammen, die berühren sich wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, klar, aber es ist... es gibt nur... Klar, natürlich. Also, wenn ich sage, ich bin nicht eifersüchtig, ist es nicht richtig. Okay, aber... Natürlich sitze ich abends zu Hause und weiß, er ist bei ihr und... Dann hättest du lieber bei dir. Ja, natürlich. Mhm. Ich bringe das nicht. Ich halte meine Freundin für ziemlich labil. Mhm. Und ich denke, dass... die ihr damit wahnsinnig schaden würden. Für wie labil hältst du sie? Hast du Angst, dass sie sich was antut? Tut sie sich was an? Das ist vom Messen, das kann ich nicht beurteilen, glaube ich. Aber ich denke, dass es sie wahnsinnig nach hinten werfen würde. Mhm. Wahnsinnig. Ich denke, dass ihr Beruf leiden würde und so weiter. Aber sie ist ein Mensch, die braucht immer noch einen zweiten Menschen in ihrem Leben, um überhaupt existieren zu können. Mhm. Ob das eine Freundin ist, ob das ihr Mann ist, sie braucht einfach diese Bezugsperson. Ich kenne niemanden, für den das so wichtig ist. Du hast sehr viel Verständnis für sie und denkst dich sehr in sie hinein. Ja. Aber all dieses bewirkt ja nicht, dass du vielleicht zu der Entscheidung kommst, ich lasse die Finger wieder von diesem Mann. Oder? Nein, zwischendurch ist es schon so, dass ich denke, wie soll ich das beschreiben? Zwischendurch denke ich schon daran, dass Liebe wahrscheinlich immer so ist, dass man auch gleichzeitig leidet. Mhm. Und wir haben sämtliche Situationen durchgespielt. Ich hatte zwischendurch sogar den Gedanken zu sagen, okay, ich bin dankbar für dieses Gefühl, was ich erleben durfte. Mhm. Er soll bei ihr bleiben. Ja, ja. Das will er aber gar nicht. Mhm. Er sagte, er kann es nicht. Er sagte, wenn wir jetzt unsere Beziehung beenden würden, dann würde er sich wahrscheinlich über kurz oder lang von ihr trennen, weil... Vielleicht, Sabine, ich spiele gerade auch mal so die Möglichkeiten durch, um auch Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle deiner Freundin, die natürlich verletzt werden, wie auch immer was passiert. Vielleicht wäre das sogar der etwas behutsamere Weg, dass er sie erstmal verlässt, dass deine Freundin noch gar nicht informiert wird darüber, dass du da auch mit im Spiel bist. Und nach einer gewissen Zeit erst dieses auch dann ans Tageslicht kommt. Nur wiederum ist es dann doppelt und dreifach verlogen, weil sie sich dann natürlich an dich wenden wird in ihrem Schmerz und du musst dann mit ihr über ihren Liebeskummer reden. Natürlich. Und du bist die Betroffene, also geht das auch nicht. Vergessen wir das wieder, das ist keine gute Idee. Im Prinzip bleibt nicht viel anderes übrig, als wirklich die Karten auf den Tisch zu legen. Ich denke, dass ich sie wesentlich besser kenne als er. Könntest du denn damit leben? Könntest du dir denn vorstellen, dass du dich von ihm auch erstmal trennst, bis er sein Leben geregelt hat? Ja, das ist eigentlich eher diese Richtung, in die ich tendiere, obwohl mir das fürchterlich wehtun würde. Ja. Und ich da wahrscheinlich sehr drunter leide. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist alles viel zu verquast und zu verbogen. Ich glaube, dass die richtige Lösung die ist, die dein Freund da anpeilt. Und dann klatsche ich in die Hände und springe Händchen halten mit ihm über die Rheinwiesen und freue mich, dass ich die Liebe meines Lebens an der Hand habe. Du wirst mit Sicherheit nicht erstmal in die Luft springen vor Freude, weil du deine Freundin verloren hast und extrem verletzt hast. Aber wir haben hier jetzt auch schon ganz verschiedene Modelle durchgesprochen. Ich denke, es ist so ziemlich die unglücklichste Konstellation, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber mich wundert, dieser Mann ist aber auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Warum? Weil er relativ schnell sich zu der Heirat entschlossen hat und jetzt schon wieder ganz relativ schnell plötzlich dich zur Nummer eins in seinem Leben macht. Gut, ich denke, sie haben nach anderthalb Jahren geheiratet. Mhm. Das mag schnell sein. Ich denke, das ist noch im Rahmen. Mhm. Sabine, ich glaube, dass die richtige Lösung ist, wie immer in solchen Fällen, vielleicht nicht jetzt sofort, aber wenn man eine gewisse Perspektive vor Augen hat, Zeitperspektive, mit der Ehrlichkeit zu leben, alles auf den Tisch zu legen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist letztendlich für alle Betroffenen das Beste, wenn es auch noch so schmerzhaft abgeht erstmal. Weil wenn das jetzt noch eine ganze Weile so läuft und deine Freundin es dann rausbekommt, das ist alles noch viel, viel, viel, viel schlimmer. Wahrscheinlich. Und die zweite Möglichkeit ist einfach die, dass ich mich von ihm trenne. Das ist die zweite Möglichkeit. Aber ich habe fast den Eindruck, dass du das nicht kannst und willst letztendlich. Und er auch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles so durchgesprochen, was möglich ist. Also so die Richtung, meine Meinungsrichtung hast du, glaube ich, jetzt verstanden, was ich denke. Ja, natürlich. Sabine. Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Mann, Mann. Tschüss. Ich hörte gerade irgendwo im Hintergrund, sagte jemand zu mir, Daniel Gallo. Mir war so. Carsten, 21. Hi. Carsten. Carsten legt auf. Carsten wartet ganz lange und legt auf. Wie dumm. Thorsten. Na, jetzt haben wir ein Problem. Thorsten hat auch aufgelegt. Und jetzt haben wir ein großes technisches Problem, mal wieder. Wir haben einen kleinen Knoten in der Leitung. Könnte ich euch vielleicht mal einen Fax vorlesen, was ich gerade bekommen habe, nämlich von Regina Müller aus Solingen. Und die Regina schreibt, habe soeben von meinem Sohn erfahren, dass die Sendung mit Hans Meiser erst am 27.01. ist. Das ist richtig. Hans Meiser ist nächste Woche Mittwoch, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hier bei uns in der Sendung, hier bei mir in der Sendung. Er sitzt hier neben mir. Und dann könnt ihr Hans Meiser alles fragen, live hier fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Und er wird Rede und Antwort stehen, hat er mir versprochen. Also nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann schreibt die Regina weiter. Ich möchte noch anmerken, dass die neue Musik in deiner Sendung mir nicht gut gefällt. Die alte war besser. Ich tendiere in diese Richtung, liebe Regina. Und zweitens, deine Kappe solltest du wieder öfters aufziehen, denn sie stand und steht dir sehr, sehr, sehr gut. In diese Richtung tendiere ich auch, liebe Regina. Frage in die Regie, können wir weitermachen? Das können wir. Dann haben wir jetzt Tanja dran. Und Tanja ist 35 Jahre alt. Hi. Hi. Tanja, dein Thema. Ja, es geht um Folgendes. Ich bin also sehr lange in der Psychiatrie gewesen und bin auch sehr lange da behandelt worden. Ja. Die Diagnose ist damals Schizophrenie. Dann anschließend hieß sie bipolare Psychose, manisch-depressiv. Mhm. Und jetzt habe ich vor knapp 4 Wochen den Arzt gewechselt. Und der hat also komplett neue Untersuchungen mit mir gemacht. Und dann hat man mir gesagt, dass ich eigentlich gar nicht psychisch krank bin, das eigentlich nie war, sondern dass ich nur einen überdurchschnittlich hohen IQ habe. Und das also jetzt mit 35, wo mein Leben eigentlich in Schutt und Asche liegt. Nochmal, wie viele Jahre warst du in psychiatrischer Behandlung insgesamt mit allem drum und dran? 17 Jahre. Bist du sicher, dass die neue Diagnose stimmt? Ja, also ich bin dann in die Uniklinik noch verwiesen worden, da in die Psychiatrie, bin da nochmal getestet worden. Und an und für sich heißt es, mein Werdegang wäre typisch für Hochbegabte. Mhm. Also kann ein sehr hoher IQ zu diesen Symptomen, sage ich mal, führen, die dich all die Jahre geplagt haben? Ja, offensichtlich. Also man hat mir gesagt, es gibt eigentlich in diesem Land 2 Alternativen für sogenannte Hochbegabte. Mhm. Die eine wäre, dass sie bei Zeiten entdeckt und gefördert werden. Ja. Und die andere wäre der direkte Weg in die Psychiatrie. Wie hoch ist denn dein IQ? So genau weiß ich das nicht, aber man sagte mir, dass ungefähr 2% der Bevölkerung so einen hohen IQ oder höher hat. Wie kam man denn überhaupt jetzt auf die Idee, in dieser Richtung zu forschen? Und es ging bei dem neuen Arzt eigentlich damit los, dass er sich nur mit mir unterhalten hat. Mhm. Und dann kamen also sofort Fragen auf meinen schulischen Werdegang, wie ich mich also in der Schule verhalten habe. Mhm. Und dann wurden dann so ein paar Tests mit mir gemacht, Wortschatztests, mathematische Geschichten und sowas. Ja, und dann hat er mich direkt an die Psychiatrie überwiesen. Und dann haben die mich da auch mehrfach getestet. Mhm. Und dann habe ich jetzt vor etwas über einer Woche, wurde mir das gesagt. Also die beiden Herren, die beiden Ärzte haben vor mir gesessen, haben Kopf geschüttelt, haben gesagt, oh Gott, ist das tragisch. Aber wir kommen seitdem eigentlich nicht mehr aus dem Lachen raus. Ne? Also wir kommen, wer ist wir? Das war der Chefarzt von der Psychiatrie und mein jetziger Neurologe und Psychiater. Mhm. Wobei du das nicht so sehr zum Lachen findest. Ja Gott, was soll ich machen? Ich meine, ich bin jetzt 35, also wenn man mir jetzt sagt, wäre das bei Zeiten erkannt worden, hätte aus mir direkt was werden können, das bringt mir jetzt auch nicht mehr sonderlich viel. Andererseits ist es nicht auch eine Erleichterung, zu wissen, dass man eben nicht psychisch krank ist, sondern nur ziemlich schlau ist? Ja, mittlerweile bin ich ja psychisch krank. Mhm. Aufgrund der Behandlung, aufgrund all der Dinge, die du mitgemacht hast? Ja. Jetzt hatte ich so vor 2-3 Jahren, habe ich langsam angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich einen psychischen Hau weg habe. Mhm. Dass ich also auch angefangen habe, jetzt, letzte Diagnose waren ja manische Depressionen, dass ich also angefangen habe, das als normalen Lebensrhythmus zu begreifen. Und jetzt kommen die wieder mit der anderen Schiene. Ne? Also im Prinzip hat die Behandlung, hat dich psychisch krank gemacht, würdest du sagen? Zum Teil. Mhm. Aber es war ja auch das Umfeld. Also Was hast du denn? Permanenten Außenseiter ist. Ja. Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, ich war Beamter. Mhm. Jetzt bin ich im Vorruhestand. Im Vorruhestand mit 35 Jahren? Ja, weil ich eben psychisch nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten angeblich. Du hast gerade gesagt, und jetzt liegt ein Haufen Schutt vor mir. Das ist mein Leben. Ja. So siehst du es. Naja, also ich sag mal so, ich habe also quasi von meinem 10. Lebensjahr angefangen, mir meine eigene Welt aufzubauen, meine eigene Realität aufzubauen, weil ich irgendwie niemanden hatte, mit dem ich reden konnte. Mhm. Alle anderen Leute hatten andere Interessen als ich und ich wollte natürlich auch kein Außenseiter sein. Also habe ich mich zwangsläufig mit Sachen auseinandergesetzt, die andere Leute auch interessiert haben. Mhm. Und habe daneben in meinem stillen Kämmerchen mein Ding gemacht. Und was war dein Ding? Ja, ich habe eben sehr viel gelesen und habe auch selber sehr viel geschrieben und solche Sachen gemacht. Mhm. Mich also viel mit Astronomie beschäftigt und sowas. Und mit Literatur vor allem. Wo liegt denn dein Interesse oder dein Haupttalent, was meinst du? Wenn du jetzt so könntest oder gekonnt hättest, wie du gewollt hättest, wo wär's hingegangen? Ich weiß es nicht. Es gibt eigentlich nichts, was mich nicht interessiert. Mhm. Mhm. Bei den Studienfächern mal abgesehen von BWL und Jura. Die hast du studiert? Hm? Das hast du studiert? Ich habe nicht studiert. Du hast nicht, also abgesehen von BWL und Jura, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Ich habe mittlere Reife gemacht und bin dann... Ich wollte eigentlich immer weiter zur Schule gehen, aber meine Eltern waren der Meinung, beim Mädel lohnt sich das nicht. Mhm. Hat das auch dazu geführt, Tanja, dass du so beziehungsmäßig sehr einsam gelebt hast die letzten Jahre? Ich denke schon, ja. Weil ich irgendwann auch Probleme hatte aus meiner... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Das war meine Realität, da habe ich mich dran wohlgefühlt. Klar, und wenn ich raus musste, habe ich eine Show gemacht. Also ganz klar gefragt, du bist 35 Jahre alt, hast du mal eine große Liebe gehabt? Eigentlich nicht, ne. Mhm. Ich hatte mal einen, aber das habe ich erst im Nachhinein begriffen. Mhm. Hast du den Mann habe ich auch ziemlich kaputt gemacht. Sexuelle Erfahrungen hast du schon? Ja, sicher. Ja. Wie geht denn jetzt die Behandlung, die Therapie weiter? Gibt es überhaupt eine Therapie jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich soll jetzt wieder Psychopharmaka kriegen, weil ich eben durch die manischen Depressionen, ich weiß nicht, ob die manische Depressionen Begriff sind. Ist mir ein Begriff, ja. Also haust ja immer in irgendein Extrem rein und um da den Ball flach zu halten, soll ich jetzt wieder Medikamente kriegen. Aber wenn ich Medikamente nehme, ich meine, dann kann ich auch aufhören, dann renne ich ja wieder wie ein Zombie durch die Welt. Also. Tanja, in all der Tragik, ich denke immer zu im Hintergrund so, es hat ja auch irgendwas was ganz Tolles, was du mir da erzählt hast. Du hast sehr viel unangenehme Dinge erlebt und es ist sehr viel kaputt gegangen. Aber du bist erst 35 Jahre alt. Besteht denn nicht mit dieser neuen Diagnose doch noch eine ganz neue Chance für dein Leben? Ist diese Chance nicht entstanden dadurch? Also ich sag mal so, das, was ich immer machen wollte, werde ich nie mehr erreichen. Warum? Du könntest das Abitur nachmachen. Ja, und wenn ich dann einen anständigen Studiengang abgeschlossen habe, bin ich 45. Na und? Und das in der heutigen Wirtschaft? Ja, aber wir kommen ja nicht mit pragmatischen Überlegungen. Es geht jetzt erstmal um dein Wohlbefinden und um deinen... Ja, das ist klar. Ich meine, ich mache ja auch jetzt gerade das Abitur. Ach, da bist du schon bei. Ja. Mhm. Und ich will auch studieren, aber nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ne? Also nicht mehr, um da irgendwas zu erreichen. Das heißt also, irgendwann mal beruflich Karriere zu machen oder so, der Käse ist gegessen. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Der Weg ist das Ziel. Und wenn du dann irgendwann noch mal Karriere machen solltest, was es auch alles gibt, dann ist es umso schöner. Ja. Aber ich sehe da jetzt irgendwie doch schon so einen dicken Hoffnungsaspekt in der ganzen Geschichte. Du bist natürlich sehr traurig, ich höre das auch in der Stimme und alles andere als optimistisch, aber... wenn dieses jetzt nicht so erkannt worden wäre, wäre dein Schicksal quasi besiegelt gewesen. Ne? Naja, dann hätte ich mich auf eine weitere Karriere in der Psychiatrie einrichten. Ja, jetzt kannst du dich auf eine Karriere, in Anführungszeichen, in der Universität einrichten. Das ist doch toll. Ich meine, das Einzige, was mich in dem Zusammenhang nur frustriert, ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute so unterwegs sind wie ich und im Moment in irgendwelchen Sonderschulen sitzen. Das möchte ich auch nicht wissen, ja. In Psychiatrien sitzen. Ja, ja. Es ist ein Skandal, dass die behandelnden Ärzte das nicht erkannt haben. All die Jahre. Ein ungeheurer Skandal. Ja, und vor allem, was ich zu dem Thema nochmal sagen wollte, wenn die Zeit noch reicht. Ja. Es ist auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Also, Entschuldigung. Keiner nimmt es dir übel, wenn du dich irgendwo an den Tisch setzt und sagst, du kannst gut schwimmen. Mhm. Oder du kannst gut malen oder was. Aber in dem Moment, wo es heißt, du bist ein bisschen intelligenter als die anderen, dafür haben die anderen sofort irgendwie das Gefühl, wenn du intelligenter bist, heißt das gleichzeitig, sie sind doof. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, darfst du niemals zulassen, dass das rauskommt. Mhm. Je nachdem, in welchem Umfeld du dich bewegst. Dann hast du nur die Alternative der Isolation. Ja, aber es gibt, das weißt du wahrscheinlich auch, da wirst du dich schon kundig gemacht haben, es gibt in Deutschland so eine Vereinigung der Hochintelligenten. Nun fällt mir gerade der Name nicht ein. Mensa heißen die, glaube ich. Ja, da haben sie mich schon drauf hingewiesen. Ja, das wäre doch auf jeden Fall auch für dich eine Möglichkeit, mit denen Kontakt aufzunehmen. Da bist du mit Leuten zusammen, die genauso... solche, so denken und fühlen wie du, vielleicht sogar ähnliche Biografien haben, der ein oder andere vielleicht. Darf ich fragen, was du studieren möchtest? Also wie gesagt, im Moment interessiert mich am meisten Astronomie. Astronomie, ja. Aber das kann im Moment natürlich auch irgendwie ein bisschen mit der ISS und mit der M1-Mission und so zusammenhängen, dass es durch die Medien geht. Ja. Das ist also eine faszinierende Materie. Aber also, so im Großen und Ganzen, Also ich meine, im Moment haben sie mich so aus der Bahn geschmissen, dass ich nicht mal weiß, ob das stimmt. Vielleicht bin ich ja eigentlich strunzdumm. Und also ich glaube nicht, dass du strunzdumm bist. Das klang alles schon sehr intelligent, was du mir gerade erzählt hast und sehr analytisch reflektierend. Also es ist tragisch, was dir passiert ist, aber es ist gut, dass es jetzt rausgekommen ist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ein gutes Abitur und dass du in die Studienlaufbahn einsteigen kannst, die dir Spaß macht. Ich tue mein Bestes. Sollte ich jemals den Nobelpreis kriegen? Habe ich mit dir gesprochen. Und mit deinem Psychopharmaka, ich kann das natürlich medizinisch null beurteilen, aber wenn du schon so eine Aversion dagegen hast, lass es sein. Das ist immer meine Grundregel, wenn ich irgendwie mit Ärzten oder mit Medikamenten irgendwas zu tun habe, wenn ich ein schlechtes Gefühl dazu habe, nehme ich sie nicht. Und das ist, glaube ich, der richtige Rat, der vom Unterbewusstsein kommt dann. Ich weiß auch nicht, was daran sinnvoll sein soll, dass ich ein Medikament einwerfen soll, das erst nach 2 Monaten anfängt zu wirken und dass ich dann unter ärztlicher Aufsicht absetzen muss. Ja, ja. Liebe Tanja, toi toi toi für dein neues Leben, was jetzt beginnt oder begonnen hat. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 51 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Die Sekunde, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne festes Thema, sondern ihr könnt ganz einfach zu jedem Thema hier bei mir anrufen und euch mit mir unterhalten. Wenn ihr das wollt, meldet euch bitte hier unter dieser Telefonnummer 0180-5678-111. Jetzt ist nochmal Thorsten dran. Die Leitung ist vorhin zusammengebrochen. 19 Jahre. Ja, hallo, hier ist Thorsten. Thorsten, gerade warst du weg, nun bist du da, ich freue mich. Jo, ich freue mich auch. Geh bitte ganz nah an den Telefonhörer. Ja, okay. Thema. Ja, erstmal ein großes Lob an deine Sendung, ne? Danke. Ich finde es schön, dass es so etwas gibt. Und naja, machen wir weiter so. Also alle 14 Tage, wenn ich Spätschicht habe, dann gucke ich dir regelmäßig zu. Aha. Ich finde das echt klasse. Was ist das für eine Schicht, die du da machst? Was? Was arbeitest du da? Ich habe immer früh und Spätschicht. Ich arbeite als Metallbauer. Ja. Im großen Stahlbauunternehmen. Ja. Und du bist jetzt auf der Arbeit, oder wie? Ja, um 10 Uhr hatte ich Feierabend und naja, ich habe öfter versucht. Achso, du bist dann noch länger auf, ja klar. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich durchgekommen und naja, ich dachte mal, dass ich ein bisschen mit dir quatschen könnte. Ja, um was geht's denn? Welches Thema? Ja, es geht um einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall, den ich miterlebt habe, leider, wo ein Mensch zu Tode gekommen ist und wo 3 Menschen schwer, also ja, sehr, sehr schwer verletzt worden sind. Mhm. Was hast du miterlebt? Ja, also ich war der Erste an der Unfallstelle. Mhm. Ich war also der Ersthelfer sozusagen und ich wollte Notruf verständigen und sowas, was naja leider nicht geglückt ist, weil ich da keinen übers Handy keinen Empfang hatte. Naja, also ja, ich fange glaube ich mal ganz von vorne an, ich erzähle das mal ein bisschen. Mhm. Also vor mir auf einer Landstraße ist ein VW Golf, also 4 Autos vor mir, also im Gegenverkehr gefahren. Und dieser Wagen ist auseinandergebrochen durch überhöhte Geschwindigkeit. Auseinandergebrochen? Auseinandergebrochen in 2 Teile, die ungefähr 20, 30 Meter auseinander lagen. Wie während der Fahrt ist er auseinandergebrochen? Ja, während diesem großen Aufprall. Der ist in ein Ford Transit mit Anhänger reingefahren, ungebremst. Mhm. Und das waren nur Schleuderspuren da. Mhm. Und naja, laut Gutachten hat er 124 km/h gefahren und naja, seine Bremsen, die waren nicht in Ordnung. Mhm. Also dadurch ist er in Schleudern gekommen, in einer von ihm aus gesehen Rechtskurve, wo er denn so auf die Gegenfahrbahn gefahren ist. Mhm. Das hast du alles gesehen und beobachtet quasi? Das habe ich gesehen und beobachtet. Also diesen Aufprall habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie dieses... ja, Vorderteil, also musst du dir das vorstellen, die Motorhaube mit Motor und naja, das war es auch schon, mit einer Fahrertür auf mich zukam und aus diesem Trümmerhaufen, also der Fahrer samt Sitz rausgeschleudert wurde und naja, bei mir auf die Fahrbahn zukam. Mhm. Und naja, der Beifahrer, der wurde im hintersten Teil vom Wagen eingeklemmt und naja, zerdrückt. Der Beifahrer ist auch gestorben. Der ist gestorben, ja. Und das Schlimmste war, das war ein enger Schulkollege von mir. Also, ach, das war ein Bekannter auch noch? Das war ein Bekannter, ja. Mit denen war ich damals auf der Hauptschule in der Parallelklasse. Hast du das während, also als du dann vor Ort warst, hast du die erkannt? Sofort? Oder ihn ja, erkannt? Ja, also er war nicht mehr erkennbar. Mhm. Das war also, ja, der Kopf, der war fast ab und der restliche Rumpf vom Körper, der war zerquetscht. Also richtig Horror, was du da gesehen hast. Dann hast du versucht, Krankenwagen und Polizei zu benachrichtigen und das hat nicht geklappt, oder wie? Das hat nicht geklappt, nein. Weil das auf so eine, ja, es war auf so eine Brücke, auf so eine Höhe und naja. Ja, und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe versucht, erste Hilfe zu leisten, so gut wie ich es konnte. Mhm. Ja, ich habe einen Führerschein gemacht, ich habe Erste-Hilfe-Kurses besucht und naja, ich wusste da nichts mehr von, ne? Mhm. Und naja, ich habe diesen Fahrer erstmal umgedreht und ihn dann, naja, mit dem Finger ein bisschen im Mund rumgewühlt, damit er ein bisschen Luft kriegt. Mhm. Und naja, sonst konnte ich auch nicht viel machen. Wer hat denn dann die Polizei benachrichtigt und wie haben die das erfahren? Das war einer, ja, der dann angehalten hat und das dann auch so beobachtet hat. Also es standen mehrere da, die einfach im Auto sitzen blieben und also nicht geholfen haben oder auch gar nicht ausgestiegen sind, die dann einfach versucht haben umzudrehen. Hast du denn das schon erkannt, dass der eine gestorben ist während des Unfalls? War er da schon tot? Hast du es bemerkt? Ja, das hört sich jetzt zwar ganz schlimm an, der Kopf, der hing nur noch am Rückgrat, am Oberkörper und der Kopf, der war aufgeplatzt und ist. Thorsten, wenn man sowas erlebt hat, Wie lange ist das jetzt her? Wann war das? Das war am 16.05. war das. Am 16. Letztes Jahres war 5. Das. Kann ich mir vorstellen, dass man solche Bilder sehr, sehr lange mit sich herumträgt? Ja, das ist... Und du rufst ja heute auch zu diesem Thema noch an. Es ist ein Dreivierteljahr vorbei fast schon, ne? Richtig. Und das größte Problem ist also, dass ich dafür angeklagt werde, ne? Du? Ich. Warum? Komischerweise. Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie? Ich habe eine Anklageschrift erhalten, die lautet, Name so und so wird angeklagt als Heranwachsender durch dieselbe Handlung fahrlässig den Tod eines Menschen. Ich blätter jetzt mal eben um. Und B, fahrlässig die Körperverletzung anderer verursacht und grob verkehrswidrig und rücksichtslos bei Überholvorgängen falsch gefahren und dadurch Leib und Leben anderer gefährdet zu haben. Aber du hast mir doch gerade gesagt, dass du damit gar nichts zu tun hattest, sondern viel später. Nein, nach meiner Meinung habe ich da auch nichts mit zu tun. Wer beschuldigt dich denn? Staatsanwaltschaft und Polizei, ne? Aber die greifen das ja nun nicht völlig aus der Luft. Wie kommt das denn zustande? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also du warst definitiv hinter den Unfallfahrzeugen. Richtig, ich bin da also drauf zugefahren. Ich habe das gesehen, wie dieser Unfall passiert ist. Dein Auto war nicht beschädigt? Mein Auto war nicht beschädigt, gar nichts. Ich bin nicht zu Schaden gekommen. Und die werfen dir vor, dass durch ein du hast doch gar nicht überholt. Ich habe kurz vorher überholt, was ein Zeuge ausgesagt hat. Aber es sagen auch andere Zeugen aus, dass es weit vor mir passiert ist, dass ich da nichts mit zu tun habe. Und Domian, das ist das Schwierigste an der ganzen Situation. Wenn ich jetzt wirklich die Schuld hätte, wenn ich mir jetzt sagen könnte, ja Mensch, da hast du Scheiße gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du irgendwas falsch gemacht oder hast du falsch reagiert oder so, dann ist es, ich will es mal ganz hart sagen, ist es kein Problem, aber wenn man einfach so zum Mörder erklärt wird. Wenn du wirklich unschuldig bist, ist das sehr, sehr schlimm, was da vor sich geht. Schlimm. Jetzt muss ich nochmal fragen, gibt es denn Zeugen, die dich belasten? Nein, gibt es nicht. Also es ist ein Rätsel, wie rekonstruiert die Polizei es denn? Hat sie es denn rekonstruiert, dass die Staatsanwaltschaft dann solche Vorwürfe macht? Dieser Unfall wurde rekonstruiert und es wurden Bremsspuren, also die halb auf der Gegenfahrbahn waren und die zu meinem Auto stimmen, wurden halt auch gemessen und ausfindig gemacht. Und bloß es steht nicht in den Zusammenhang mit diesem Unfall. Also deine Aussage ist, ich bin definitiv unschuldig. Das denke ich, das meine ich. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich, also auch am nächsten Tag, auch heute, ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Ich träume da nachts von, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich meine, das ist natürlich jetzt noch eine andere Aussage. Du sagst, ich habe keine Erinnerung daran. Also das ist dann doch nicht so ganz definitiv, dass du da nichts mit zu tun hast. Doch, ich weiß, dass ich daran keine Schuld habe. Mhm. So viel weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr diesen ganz genauen Ablauf, wie Torsten, das Verfahren genau passiert. Ja, ist. Das Verfahren läuft im Moment. Ich denke mal. Ich habe bis jetzt, also dieses Dreivierteljahr nach diesem Unfall knapp, habe ich noch nicht mal irgendwie einen Gerichtstermin bekommen, wann die Verhandlung ist. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, Torsten, dass wir im Detail darüber jetzt nicht weiter hier in der Öffentlichkeit sprechen, um nicht der Verhandlung vorzugreifen. Ich kann dir nur wünschen, raten und hoffe, dass du einen guten Rechtsanwalt hast. Hast du einen? Ja, einen Rechtsanwalt habe ich, aber der macht nicht viel. Also er schreibt mir nur zur Kenntnisnahme, dass Akteneinsicht beantragt wird. Und das Problem ist auch, der Staatsanwalt, der ist nie erreichbar. Ich weiß nicht, ob er in Urlaub in Florida ist oder so oder sonstiges. Mhm. Und die Akte, die ist auch nicht zu bekommen, die ist, wie mein Anwalt sagt, auf Geschäftsreise. Mhm. Die ist nie vorhanden. Und kann ich natürlich jetzt gar nichts zu sagen. Ich kann nur so sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du kein Vertrauen zu diesem Rechtsanwalt hast, dann würde ich den Fall wieder entziehen und mir einen neuen Rechtsanwalt suchen. Weil das ist das A und O, dass du eine gute juristische Beratung hast. Ja. Nur so kannst du, wenn du wirklich unschuldig bist, da auch rauskommen. Also an der Beratung soll es, glaube ich, nicht liegen. Also mein Anwalt ist so sehr kooperativ, aber ich bin auch in psychologischer Behandlung jetzt und so. Und normalerweise soll ich jetzt nächsten Monat meinen Zivildienst antreten, der ist deswegen auch flach gefallen, weil ich das einfach nicht mehr machen kann, weil ich aus meinem gewohntes Umfeld, aus meiner gewohnten Arbeitsstelle nicht so raus kann, ohne dadurch psychische Schäden zu erleiden. Lieber Torsten, ich kann jetzt nur so sagen, wenn das stimmt, was du mir erzählt hast und du wirklich unschuldig bist, wünsche ich dir wirklich sehr, sehr, sehr, dass man deine Unschuld erkennt und dass du da in keinster Weise belangt wirst, weil das ist ja noch so eine starke, wie du auch jetzt gerade erzählt hast, psychische Belastung, so etwas. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Mein Lieber, tschüss. Und mach weiter mit deiner Sendung, ne? Okay, tschüss. Okay, vielen Dank. Tschüss. Jetzt kommt Frank und Frank ist 38. Frank. Hallo. Ja, schon guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, schwer zu sagen. Das Thema ist halt, dass ich... Gehst du noch näher bitte ans Telefon? Dass ich irgendwie, sag ich mal, meiner Lebensgefährtin einfach zu viel zugemutet habe, als es eigentlich normalerweise sinnvoll sein sollte oder als man es eigentlich kann. Was hast du ihr denn zugemutet? Ja, ich muss dazu ein bisschen ausholen, weil wir haben uns kennengelernt durch einen ganz dummen Zufall. Und sie war verheiratet, ich war verheiratet. Wir haben beide jeweils ein Kind und haben uns dann kennengelernt und haben dann beschlossen, dass wir uns aus unseren alten Beziehungen halt lösen und eine neue Beziehung aufbauen. Ich hatte damals auch einen vernünftigen Job, wo ich gutes Geld verdient habe, ja, wo ich halt auch sagen konnte, ich konnte davon auch zwei Familien ernähren, weil ich auch immer noch für meine andere Familie verantwortlich gewesen bin. Und das hat sich dann irgendwann so dargestellt, dass ich in dem Job nicht mehr das Geld verdienen konnte, um halt zwei Familien aufrecht zu erhalten. Mhm. Und habe dann irgendwann beschlossen, halt zu sagen, okay, du musst Geld verdienen, du gibst eine Anzeige im Express auf und gehst als Damenbegleiter oder als Dressman. Mhm. Und wusste das deine Frau? Ich hab's ihr gesagt, ja. Mhm. Und sie fand es gar nicht so toll und hat dann gesagt, okay, wenn du das machst, dann mach ich es auch. Mhm. Holy. Und sie hat's gemacht. Und dann haben wir beide Anzeigen aufgegeben in diesen einschlägigen Blättern. Mhm. Und es war halt dann so, dass auf die Anzeigen, die sie aufgegeben hat, die Resonanz wesentlich höher war als auf die Anzeigen, mhm, die ich aufgegeben habe. Und wir sind auch teilweise als Paar aufgetreten. Und ja, dann kamen halt die entsprechenden Freier zu uns. Gut, und naja, es waren halt Freier, die halt den Spaß suchten, mit einem Paar zusammen zu sein. Mhm. Und ich war halt dann auch, wenn sie mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte, dann war ich halt auch dabei. Mhm. Und naja, das Problem halt ist halt, dass ich halt damit irgendwo nicht mehr zurechtkomme. Das läuft also noch im Moment? Nein. Nee. Nein. Wie lange lief das? Das lief ein Dreivierteljahr. Mhm. Und seit wann jetzt nicht mehr? Seit fast 2 Jahren nicht mehr. Und du bist doch mit der Frau zusammen? Ja. Mhm. Nun sagtest du gerade eingangs, du hast deiner Frau zu viel zugemutet. Ja, natürlich. Was genau meinst du damit? Weil dieses, was du gerade erzählt hast, klang ja in irgendeiner Weise irgendwie einvernehmlich. Sie hat das Gleiche gemacht, was du vorgeschlagen hast, und ihr wart zusammen. Was meinst du mit zugemutet? Ja, es war ja so, dass auch diese Anzeigen hin, die Resonanz, wir haben also einmal unter Paare annonciert, mhm, und einmal unter Damen alleine, mhm, und einmal unter Herren alleine. Und unter Herren, die Resonanz war im Grunde gleich null. Mhm. In der Woche 1 oder 2 interessierte Damen, die angerufen haben, aber Herrenanrufe oder Paareanrufe, mhm, waren schon extremer. Und sie musste halt, wenn du vielleicht was du dir das vorstellen kannst, aber wenn jetzt 2 Männer mit einer Frau zusammen sind, dann hat eine Frau schon 2 Aufgaben zu bewältigen, nicht nur eine, weil der Herr erwartet ja, dass es halt Sex ist zwischen 2 Männern und einer Frau. Okay, jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum du deiner Frau zu viel zugemutet hast. Hast du sie denn dazu gezwungen? Nein, ich habe sie nicht dazu gezwungen, sie hat es zu uns getan. Sie hat es für uns getan, damit wir mussten damit überleben. Mhm. Und sie hat das für uns getan. Und ich kann ihr das gar nicht hoch genug anrechnen und ich kann, mhm, es auch gar nicht zurückbezahlen. Nur, es ist einfach für mich auch so, dass ich es auch mal gesehen habe, wenn sie mit anderen... Kann es sein, dass du dir zu viel zugemutet hast und dass du das alles nicht verkraftest? Das kann auch sein. Ja. Seit 2 Jahren hat sich das wieder normalisiert und ihr geht normalen Berufen nach. Ja. Ja. Hat denn diese Zeit Schaden genommen? Hat die Beziehung Schaden genommen durch diese Zeit? Ja, wir schlafen nicht mehr so oft miteinander, wie es vielleicht früher der Fall gewesen ist. Am Anfang unserer Beziehung haben wir jeden Tag 2-3 Mal zusammen geschlafen. Das hat also merklich nachgelassen. Mhm. Und habt ihr das denn sein gelassen, weil ihr beide daran keinen Spaß mehr hattet und euch das zu viel wurde? Ich glaube, wir haben uns da beide irgendwie ein bisschen weg von bewegt, ohne das bewusst vielleicht zu registrieren, weil ich habe ihr auch vorgeworfen, dass sie dabei, wenn sie mit anderen Männern zusammen war, dabei noch Spaß empfunden hat. Siehst du, deshalb verstehe ich deine Formulierung überhaupt nicht. Du hast deiner Frau zu viel zugemutet. Ja, habe ich auch. Ja, aber inwiefern denn? Wenn sie sogar noch sagt, sie hat Spaß dabei gehabt. Ich glaube, sie hat das gesagt, um mich zu verletzen. Um mir zu zeigen, dass sie das nur getan hat für uns und nicht für sich selber. Ich glaube, dass in eurer Beziehung da einiges im Argen liegt, ne? Und wenn das seit 2 Jahren anhält und du dich nach 2 Jahren auch mit diesem Thema jetzt hier bei mir meldest, ist das ja ein Signal, dass sehr vieles nicht in Ordnung ist. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich meine, das ist wahrscheinlich sehr komplex, da Zugang zu euch zu finden, dass ihr mal gemeinsam in zu einer Paarberatung geht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt so spontan sagen, dass das sicherlich die zumindest eine Möglichkeit wäre, mal um überhaupt so ein bisschen einen Überblick zu kriegen. Ich denke, das größte Problem ist halt, dass ich diese Momente, wenn sie mit anderen Männern geschlafen hat, dass ich ihn nicht vergessen kann. Ich glaube, sie kann das verdrängen, ja. Oder hat es verdrängt. Ja, aber sowas kann man ja alles in einer solchen Beratung mal thematisieren. Ich möchte dir vorschlagen, Frank, dass du mit meiner Psychologin, der Elke Donalski, mal ein paar Worte jetzt noch redest. Mhm. Vielleicht kann sie dir einige konkrete Tipps geben. Für euch beide. Na ja, schaden kann es nichts. Das glaube ich auch, ja. Leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück, okay? Alles klar. Alles Gute euch beiden. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Begrüße ganz herzlich zwei junge Männer. Ja, sie atmen schon. Ja. Kalli, 25, und Markus, 23. Ja, hallo Domian. Jungs, guten Morgen. Ich bin also der Markus. Ja. Wir haben schon mal miteinander gesprochen vor einigen Tagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Thema war Bettnässer. Ja, klar, natürlich. Kannst du dich erinnern? Ja, aber hallo, klar. Ja, ich habe auch nachher nochmal mit deiner Psychologin ja. gesprochen. Und hatte ja auch so eine Telefonnummer bekommen für so eine Selbsthilfegruppe. Ja, ja. Da habe ich mich zwar gemeldet, bin da noch nicht hingegangen. Der Termin ist also in ein paar Tagen, gehe ich da hin. Aber ja. Was passiert ist, ist eigentlich, ich habe 2 Tage später meinen Freund gesagt, den Kalli. Ja, wir müssen aber sagen, dass du schwul bist und einen Freund hast. Und bitte? Und du Sorge hattest, es ihm zu sagen. Ne? Ja, genau, so war das. Mhm. Und ich habe dich ermutigt, es ihm zu sagen, weil ich sagte, wenn es ein guter Typ ist und ihr euch liebt, werdet ihr das gemeinsam hinkriegen. Genau, dazu hast du mich ja ermutigt, ja. Das fand ich auch ganz toll. Und du weißt ja auch noch, oder auch die Leute, die es gehört haben, ich hatte wirklich eine wirklich große Überwindungsangst, aber ich habe es ihm gesagt. Also ich habe es ihm gesagt. Der jetzt, sitzt hier. Jetzt ist Kalli am Telefon. Ich gebe ihn dir. Ja, gib ihn mir bitte mal, ja. Ja. Ja, hallo Domian. Kalli, ich grüße dich. Hallo. Als der Markus dir erzählt hat, sich geoutet hat als Bettnässer, was hast du da empfunden? Ja, erstmal auch ein wenig Erleichterung, weil es war auch so, ich hatte mich natürlich auch immer gefragt, so, warum durfte ich nicht bei ihm schlafen? Genau, das war das Problem. Warum will er mich nachts nicht da haben und so. Also ich hatte ja schon ganz andere Vermutungen und so. Und deswegen war ich also... erleichtert. Ne? Welche Vermutung hattest du denn? Ja, was weiß ich, vielleicht, dass er vielleicht doch nicht so homosexuell ist, oder vielleicht ein bisschen hetero ist, oder keine Ahnung, vielleicht ein Verhältnis mit jemand anders hatte oder so. Ja, und, war aber eigentlich nicht so. Und dann war ich eigentlich recht glücklich darüber. Hat es dich nicht doch ein bisschen irritiert? Weil man ist ja nicht alle Tage damit konfrontiert. Bitte? Man ist ja auch nicht so alle Tage damit konfrontiert. Ja, sicher. Aber ich denke mal, wenn man jemanden gern hat und so, dann ist das das kleinste Problem, oder? Ja, genau das habe ich ihm gesagt. Ja. Ich habe ihm gesagt, sag's ihm bitte. Habt ihr beiden Süßen denn nun mittlerweile schon mal eine Nacht miteinander verbracht? Ja, ja, es war auch sehr kurios. Und wir hatten also zwei Tage, also nachdem er mir das gesagt hatte, hatte ich dann auch direkt den Tag darauf bei ihm geschlafen. Ja. Und war so eine sehr schöne Nacht, kann man sich ja vorstellen. Und er hatte dann aber diese Nacht dann auch dieses Problem, haben wir aber dann auch ganz elegant in den Griff bekommen. So. Nämlich wie? Bitte? Wie? In den Griff gekommen ist schwer zu sagen. Also er hat schon das Bett nass gemacht, ja. Aber war dann eben eine coole Aktion. War eine coole Aktion. Finde ich sehr nett von dir, Kalli, dass du so reagiert hast. Und so muss das auch sein, wenn man jemanden sehr gerne hat. Und ich habe dem Markus auch gesagt, dass es wahrscheinlich noch einfacher ist für dich zu akzeptieren, wenn er bereit ist, auch an sich zu arbeiten, ne, und etwas zu unternehmen. Und das will er ja jetzt auch, wie er mir auch gerade gesagt hat. Ja. Gibst du mir den Markus nochmal, Kalli? Ja, einen Moment. Tschüss, Kalli. Ja. Markus, hast du aber einen netten Freund. Ja. Ja, wirklich. Also nett war er schon vorher, verständnisvoll. Aber jetzt ist quasi der Beweis auch da, dass er dich nur wirklich sehr gern hat oder vielleicht sehr lieb hat. Ja. Ich bin glücklich. Ja. Dann hat er gerade gesagt, es gab da so einen kleinen Zwischenfall in der ersten Nacht. Hast du dich da sehr geschämt? Und wie, aber es war dunkel, Gott sei Dank. Also ich habe mit Sicherheit, ich hätte die Nacht zum Leuchten bringen können, vom Kopf her. Ja. Aber er hat da ein paar nette Worte zu mir gesagt und dann war es dann auch wieder gut. Ja. Ja. Ist es jetzt, dass es so entspannt ist zwischen euch beiden, dass ihr immer, wann ihr Lust habt? Bitte mal an die Autogrammkarte. An die Autogrammkarte, ja, alles klar. Okay. Ist es denn so, dass es jetzt so entspannt ist, dass ihr immer zusammen schlaft, wenn ihr Bock habt dazu? Wenn ihr Nächte miteinander verbringt. Ja, müssen wir mal jetzt so sehen. Also, wir haben ja auch noch getrennte Wohnungen. Natürlich, ja, nur nicht so schlecht. Ich wohne in Mönchengladbach, ich wohne weiter weg. Und deswegen kann man sich jetzt nicht jeden Tag sehen, aber wir werden das schon machen. So. Das ist sehr gut. Und du bist auch jetzt willens und bereit, da was zu unternehmen, ne? Ja, und wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt so viel besser, dass ich vielleicht sogar denke, dass es jetzt sogar ein bisschen nachlässt, weil es irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen. Ist auch verrückt, was er schon für Vermutungen hatte, ne? Dass du irgendwie eine Frau noch hast oder einen anderen Typ oder weiß was. Ja, weil ich habe dann auch wirklich blöd reagiert und nie was gesagt. Nachts abgehauen, Wecker gestellt und so blöde Ausreden, die ich teilweise hatte. Da muss man misstrauisch werden. Da muss man misstrauisch werden. Ja. Wie war denn eigentlich die Situation, als du es ihm erzählt hast? Vis-à-vis oder am Telefon oder wie hast du es gemacht? Nee, das war schon persönlich. Ja, wir saßen hier zusammen auf Couch und also ich habe also eine Stunde bestimmt gebraucht. Bis es dann mal raus war. Das war schon ein bisschen länger. War noch länger, sagt er. Ja. Dabei hast du es hier so schnell erzählt alles. Bitte? Dabei hast du es bei mir so schnell erzählt. Ja, das übers Telefon und mit Fremden. Ich denke mal, ich bin ja auch irgendwo anonym. Klar, ja, sicher. Also Markus, freut mich wirklich sehr. Freut mich auch, dass du dich nochmal gemeldet hast. Ja. Weil ich gerne immer so nochmal so ein bisschen was erfahre von den Leuten, wie es weitergegangen ist. Und ich glaube, das Publikum, was uns, unser Stammpublikum auf jeden Fall, freut sich dann auch, wenn sie nochmal so ein Feedback mitbekommen von den Leuten. Ja. Ihr Lieben, alles Gute, ihr legt mal danke auf. Danke, Domian. Wir rufen euch gleich nochmal an wegen der Adresse für das Autogramm. Ja, das ist nett, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik Luigi Rensinghoff. Und morgen haben wir wieder ein Thema und das Thema heißt Besessenheit. Von was seid ihr besessen? Von wem seid ihr besessen? Das kann ja ein Mensch sein, das kann auch vielleicht was Übernatürliches sein. Also Thema Besessenheit. Ihr könnt morgen auch wie immer schon ab 0 Uhr hier bei uns anrufen unter 0180 5678 111. Und wir sind dann live da um Punkt 1 Uhr hier im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und morgen Thema Besessenheit. Bis dahin, ciao.